Heute brauchen wir einen neuen, weißt du. Einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Mein Junge, mein armer Junge. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern. Ja, das ist es, Gott. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben dich nicht mehr. Du bist unmodern. Und deine Stimme ist leise geworden. Zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören. Nein, keiner hört mich. Keiner mehr. Ihr seid zu laut. Oder bist du zu leise, Gott? Geh, alter Mann, sie haben dich in den Kirchen eingemauert. Wir hören einander nicht mehr. Und schlaf gut, alter Mann, schlaf weiter so gut. Gute Nacht. Mein lieber Junge. Ja, geh, gute Nacht. Meine armen, armen Kinder.